haarsträubenden Fellow ist Philip Maloney. Heute auf Messers Schneide. Egal, welchen Sender man einschaltete, überall war von der Krise die Rede oder irgendeine Miss zu sehen. Und wenn man den Fernseher vom Strom nahm, hörte man garantiert einen Nachbarn fluchen. Es gab zweifellos schon bessere Zeiten, ohne all die Missen, die ich gerne misse. Meine neue Klientin sah zwar nicht aus wie Miss Unterwäsche, aber sie gehörte zu jener Sorte Frauen, die in jeder Lebenslage eine gute Figur machten. Mein Name ist Kistler und ich habe einen Auftrag für Sie. Mein Name ist Maloney und ich bin ganz Ohr. Jemand ist in meine Wohnung eingebrochen und hat Geld und ein Messer gestohlen. Dafür sind die Damen und Herren Polizisten zuständig. Die haben alles schön aufgeschrieben und von der Versicherung kriege ich einen Teil des Geldes zurück, nicht aber das Messer. Ich soll für Sie einen Dieb mit einem Messer finden. Das Messer gehörte meinem Urgroßvater. So. Sein Name ist auf dem Schaft eingraviert. Theobald Kistler. Manche Vornamen sterben aus wie bestimmte Tierarten. Das Messer ist so etwas wie ein Talisman für mich. Jetzt, wo es weg ist, fühle ich mich unsicher und befürchte Schlimmes. Sie sollten den Mist nicht lesen, den irgendwelche Esoteriker von sich geben. Die wollen damit nur Kohle machen und leider sind sie darin erfolgreicher als ich. Ich möchte alles unternehmen, um das Messer wiederzufinden. Leider fehlt mir die Zeit, um in Pfandhäusern, Antiquariaten oder auf Online-Auktionen danach zu suchen. Online ist auch nicht mein Ding. Ich vergnüge mich lieber handfest als virtuell. Sie besitzen keinen Computer? Wie wollen Sie mein Messer finden, ganz ohne Google? Mein Google heißt Verstand. Und der sagt mir, dass man ein Messer aus zweierlei Gründen stiehlt. Entweder, weil es wertvoll ist, oder man will sich eine Waffe besorgen. Sie glauben, dass jemand mit dem Messer meines Urgroßvaters ein Verbrechen begehen möchte? Das kann man nicht ausschließen. Was ist mit der ersten Variante? Wie wertvoll ist das Messer? Ich denke, ein paar hundert Franken, mehr nicht. Dann hat es der Dieb vermutlich mitlaufen lassen, weil es ihm ins Auge... Ich denke, es hing an der Wand in meinem Wohnzimmer. Und sonst wurde nur Geld gestohlen. Den Schmuck hat er nicht gefunden. Den bewahre ich in einer alten Monopoly-Schachtel auf. Wurde die Wohnung durchwühlt? Nur mein Schreibtisch. Vielleicht wurde er auch überrascht. Die Polizei sagte, dass Einbrecher schnell und systematisch nach Wertgegenständen suchen. Besitzen Sie ein Foto des alten Messers? Hier, in diesem Umschlag. Zusammen mit einer Anzahlung. Übernehmen Sie den Fall? Ich nickte ohne Begeisterung und betrachtete das Foto und den Vorschuss. Letzteres war bescheiden und ersteres unscheinbar. Das Messer sah aus wie ein altes Jagdmesser und nicht wie eine antiquarische Rarität. Mit dem Namen meines Urgroßvaters wird das Messer zu einer Rarität. Das bezweifle ich. Wer will schon das gravierte Messer eines unbekannten Urgroßvaters kaufen? Wenn Ihr Urgroßvater berühmt war oder ein bekannter Messerstecher, wäre das Messer interessant. So aber ist es nur eine Zufallsbeute, die der Einbrecher möglichst rasch wieder loswerden will. Das ist doch wunderbar. Es sollte ein leichtes für Sie sein, mit dem Dieb in Kontakt zu treten. Sie haben doch Kontakte zur Unterwelt. Nur wenn ich die Klospülung benutze. Sie haben keine Kontakte zur Halbwelt? Doch, doch. Ich frühstücke täglich mit dem ortsansässigen Mafiaboss und gehe einmal in der Woche mit einem Serienkiller ins Kino. Ich hatte eher an das einschlägige Milieu gedacht. Drogensüchtige und Dealer. Mit denen klopfe ich gerne ein Jass. Dann klopfen Sie den Leuten auf die Finger und bringen Sie mir das Messer zurück. Wurde in der Straße, in der Sie wohnen, auch in andere Wohnungen eingebrochen? Nicht, dass ich wüsste. Aber bei meiner Freundin wurde auch eingebrochen. Und wie heißt die Freundin? Ist es wichtig? Ihr wurde kein Messer gestohlen. Ich suche nach Zusammenhängen. Zwei Einbrüche sind besser als einer. Vielleicht kann ich beide zusammen aufklären und damit mein Taschengeld aufbessern. Sie heißt Claudine Tobler und wohnt ganz woanders, außerhalb der Stadt. Ich glaube nicht, dass die beiden Einbrüche vom gleichen Täter begangen wurden. Immerhin hatte ich nun eine zweite Adresse und das war schon mehr an Adressen als an Kontakten zur Unterwelt. Frau Tobler lebte in einer gediegenen Wohnung in einem Neubau mit riesigen Fensterfronten. Schon seltsam, diese Häufung. Zwei Einbrüche sind noch keine Häufung. Aber drei schon. Bei einem Bekannten von mir wurde auch eingebrochen. Das hingegen ist auffällig. Was wurde bei Ihnen gestohlen? Eine Digitalkamera, etwas Bargeld und Briefmarken. Sie besitzen eine Briefmarkensammlung. Nein, der Einbrecher hat einen Bogen A-Post-Briefmarken mitlaufen lassen. Offenbar können einige Leute in der aktuellen Wirtschaftskrise die Portokosten nicht mehr finanzieren. Seltsam ist, dass bei mir und Annika am gleichen Tag eingebrochen wurde. Und danach wurde auch bei Nick eingebrochen. Gehört Nick auch zum Freundeskreis von Frau Kistler? Ja, die beiden kennen sich schon lange. Und der Einbrecher kennt auch alle drei? Sie glauben, dass er ein Bekannter von uns ist? Entweder das oder er hat bei seinen Einbrüchen ein Adressbuch gestohlen. Meines hat er nicht mitgenommen. Wie ist der Einbrecher in die Wohnung gekommen? Durch die Terrassentür. Tagsüber oder nachts? Es muss am frühen Abend gewesen sein. So. Der Polizist, der hier war, sagte, es sei ein typischer Dämmerungseinbruch gewesen. Nur, dass die normalerweise im Herbst vorkommen. Wurde in der Gegend auch in andere Wohnungen eingebrochen? Nein, sogar hier im Haus bin ich die einzige Betroffene. Der Polizist sagte, dass der Einbrecher vermutlich überrascht worden war. Ich bedankte mich für die Auskünfte, fragte nach der Adresse des anderen Einbruchsopfers und schaute mich ein wenig in der Gegend um, fand aber außer einem allzu gediegenen Restaurant nichts, was einen längeren Aufenthalt gerechtfertigt hätte. Nick Streuli lebte in einer Einzimmerwohnung, die er mit einer Unzahl von Rucksäcken teilte. Ich habe eine Zeit lang mit Rucksäcken gehandelt. Aha. Hat sich aber nicht mehr gelohnt. Das sind die restlichen Lagerbestände. Leider habe ich noch keinen Abnehmer gefunden. Und der Einbrecher hatte auch kein Einsehen? Einen Rucksack hat er mitlaufen lassen. Er hat sich aber mehr für meine drei Uhren interessiert. Weil sie wertvoll sind? Ja, es geht. Eine davon ist ziemlich selten. Leider kann ich nicht belegen, dass ich die Uhr besitze. Deshalb will die Versicherung nichts bezahlen. Ich frage mich, wofür ich jahrelang Prämien bezahlt habe. Kennen Sie noch jemanden, bei dem eingebrochen wurde? Das geschieht doch täglich in der Stadt. Seltsam ist nur die Häufung in Ihrem Umfeld. In meinem Umfeld gibt es keine Häufung. Bei Frau Tobler und bei Frau Kistler wurde auch eingebrochen. Zufall. Die Leute suchen immer noch eine Erklärung, wo gar keine ist. Wie ist der Einbrecher in die Wohnung gelangt? Durch die Tür. Er hat sie aufgebrochen. Sie stand offen. Sind Sie immer so einladend? Ich habe einige Jahre auf dem Land gelebt, ziemlich abgelegen. Da war es nicht nötig, ständig alles abzuriegeln. Jetzt muss ich mich aber auf den Weg machen, bin fürs Kino verabredet. Ein wenig ratlos fuhr ich zurück in mein Büro. Es war noch alles da. Offenbar gehörte ich noch nicht lange genug zum Bekanntenkreis meiner Klientin. Diese rief mich aufgeregt um Mitternacht an. Wenig später stand sie in meinem Büro. Die Polizei hat mich verständigt. Das Messer meines Urgroßvaters ist wieder aufgetaucht. Das ist doch wunderbar. Aber meinen Vorschuss kriegen Sie trotzdem nicht zurück. Darum geht es mir nicht. Die Polizei will mir das Messer nicht aushändigen. Und warum nicht? Weil es im Körper eines Mannes steckte. Das ist allerdings ein guter Grund. Wenn das mein Urgroßvater wüsste. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Sollte es tatsächlich ein Jenseits geben, dann hat er dort ganz andere Sorgen. Zum Beispiel Platzsorgen. Ein Jenseits, in dem dauernd neue Leute zuziehen, ohne dass andere wegziehen, stelle ich mir ziemlich eng und ungastlich vor. Und was geschieht mit mir? Das Messer war mein Talisman und jetzt steckt es im Körper eines anderen Menschen. So etwas bringt Unglück. Dies traf zweifellos auf den anderen Menschen zu. Ich versuchte, sie zu beruhigen und gleichzeitig bei der Polizei einige Auskünfte einzuholen. Ersteres gelang, zweiteres endete bei einem Automaten, bei dem ich ständig Zahlen eingeben musste, bis die Verbindung endgültig unterbrochen wurde. Meine Klientin fuhr nach Hause, schluckte eine halbe Flasche Portwein und schlief bis zum nächsten Morgen. Ich blieb in meinem Büro, schluckte ein paar Whiskys und schlief ebenfalls bis zum nächsten Morgen. Bei der Polizei sahen alle aus, als hätten sie ebenfalls etwas geschluckt, um diesen Morgen schadlos zu überstehen. Üble Sache, Maloney. Das Opfer hatte Glück im Unglück. Es wurden keine lebenswichtigen Organe verletzt. Glücklicherweise hat der Täter unsere Arbeit erleichtert, indem er seinen Namen auf der Tatwaffe verewigte. Ein Täter, der seine Waffe signiert? Ein neues Phänomen, Maloney. Oh. Die Leute möchten berühmt werden. Im TV sehen sie, wie irgendwelche Idioten berühmt werden, weil sie sich vor laufender Kamera zum Vollidioten machen. Da möchten sie nicht nachstehen. Die Verbrecher möchten ebenfalls berühmt werden und dabei keine Zeit verlieren. Die Verbrecher könnten sich freiwillig stellen. Das ist so unspektakulär. Dafür kriegt man kein Exklusivinterview mit einer als Praktikantin arbeitenden ehemaligen Miss Apfelsaft. Der Täter hat das Messer bei meiner Klientin entwendet. Ihr Urgroßvater ist unschuldig. Der Urgroßvater Ihrer Klientin lebt noch? Dürfen Sie Aufträge von Säuglingen annehmen, Maloney? Der Urgroßvater ist tot, aber meine Klientin lebt. Sind Sie sicher? Sie sollten Sie anrufen. Meine Klientin möchte das Messer zurück. Tatwaffen werden nicht ausgehändigt. Vielleicht wird das Messer eines Tages für einen guten Zweck versteigert. Wenn ich das Messer nicht kriege, verraten Sie mir wenigstens, wer das Opfer ist. Ein Drogenhändler, einschlägig aktenkundig. Moment mal, Lohn. Hat der Computer ein Täterprofil erstellt? Moment. Viel besser, Maloney. So. Auf dem Messer wurde ein Fingerabdruck sichergestellt. Knöpfli. Ebenfalls einschlägig aktenkundig. Sachbeschädigung. So. Hier steht, dass er sich vor einer Stunde gestellt hat. Moment. Moment. Da drüben, da sitzt er. Ah. Und ich dachte, das sei unser neuer IT-Verantwortlicher. Er zeigte auf einen Mann, der weder einschlägig noch aktenkundig aussah. Wir setzten uns in einen Verhörraum. Knöpfli verlangte nach einem Glas Milch und einem Sandwich mit biologischen Zutaten. Es war ein Unfall, es war Notwehr, es war gar nicht. Der Reihe nach, Sie haben einen Mann mit einem Messer niedergestochen. Ja, ich wollte mit ihm reden über die Drogen, das Elend und die schlechten Zähne. Sie wollen mit dem Drogenhändler über schlechte Zähne reden? Das Heroin zerstört die Zähne. Darüber wird viel zu wenig berichtet in den Medien. Diese wunderbaren jungen Zähne, zerfressen von den Drogen. Ich habe ihm Bilder gezeigt, aber er wollte mir Drogen verkaufen. Woher hatten Sie das Messer? Das habe ich gekauft. So. Ja, der Verkäufer hatte wunderbare Zähne. Einem Menschen mit der derart schönen Zahnstellung kann man vertrauen. Die anderen... Die hatten nur Pistolen und Maschinengewehre im Angebot. Weshalb kauften Sie ein Messer und keine Schusswaffe? Ja, ich bin gegen unnötigen Lärm. Ah. Ich habe auf Facebook eine Gruppe gegen unnötigen Lärm und gegen schlechte Zähne gegründet. Ist Facebook eine Insel oder ein Zustand? Davon verstehen Sie nichts, Maloney. Facebook ist im Internet. Das ist Englisch und heißt... Gesichtsbuch. Da kann man sich ein neues Gesicht aussuchen und danach mit anderen neuen Gesichtern in Kontakt treten. Der Mann ist geistig verwirrt. Sie sollten ihn in eine Klinik einweisen. Ich bin nicht verwirrt. Ich wollte mit dem Mann über die Zähne reden. Daran sind die Drogen schuld. Je länger die Befragung dauerte, umso unsinniger wurden die Aussagen des Mannes. Immerhin beschrieb er den Verkäufer des Messers als einen Mann mit schöner Zahnstellung. Als ich meiner Klientin davon berichtete, war diese nicht besonders angetan. Ich kriege das Messer nie mehr zurück, weil damit ein Mensch niedergestochen wurde. Aber das Messer kann doch nichts dafür. Das sagen die Waffennarren auch über die Schusswaffen. Und auch die Atombombe kann nichts dafür, dass sie von bösen Mächten gezündet wird. Sie könnte auch brav einen Park verzieren. Glauben Sie, dass der Einbrecher und der Messerstecher ein und dieselbe Person sind? Das bezweifle ich. Der Einbrecher hat das Messer vermutlich an einen Hehler verkauft. Und Knöpfli hat es bei diesem Hehler erworben. Dann ist der Fall für Sie erledigt. Nicht ganz. Ich glaube nämlich, dass mehr hinter den Einbrüchen steckt, als nur ein Täter, der auf Bargeld aus war. Spielt das jetzt noch eine Rolle? Mit dem Messer meines Urgroßvaters wurde ein Mann beinahe getötet. Das ist nicht wieder gut zu machen. Ja, vielleicht hilft es, wenn Sie einem Maloney und einem Hilfswerk eine großzügige Spende überweisen. Ich soll Ihnen Geld überweisen? Und das war nur so eine Idee. Aber keine gute. Das ist Ansichtssache. Sie sollten sich noch einmal in Ihrer Wohnung umschauen. Vielleicht hat der Einbrecher noch etwas mitlaufen lassen. Das ist Zeitverschwendung. Ist es nicht. Falls mehr dahinter steckt, könnte eine Belohnung rausspringen. Und die könnten wir uns teilen. Und wie hoch ist die Belohnung? Ja, um das herauszufinden, muss ich den Einbrecher überführen. Gut. Ich werde alles aufschreiben, was fehlt. Aber viel ist es nicht. Sonst wäre mir das sofort aufgefallen. Ich fuhr zurück in mein Büro und rief einige alte Bekannte an. Meine Kontakte zur Unterwelt waren tatsächlich bescheiden. Aber manchmal genügt es, ein paar Leute zu kennen, die wiederum andere Leute kennen, die ganz dick drin sind in der Unterwelt. Schließlich landete ich am Stadtrand bei einem Waffenhändler. Was genau benötigen Sie? Eine Auskunft. So etwas führe ich nicht. Schusswaffen jeglichen Kalibers. Wenn es gewünscht wird, besorge ich auch ein Atom-U-Boot oder einen ehemaligen Bundesrat. Und wozu soll das gut sein? Zur Abschreckung. Wer mit Waffen handelt, muss beides im Angebot haben. Waffen- und Abschreckungsstrategien. Und was mit Ihren Waffen angerichtet wird, ist Ihnen egal. Kümmert es einen Autohändler, ob mit seinem Wagen ein tödlicher Raserunfall verursacht wird? Mit einer Schusswaffe kann man nur Unheil anrichten. Oder verhindern. Waffen gibt es, seit es die Menschheit gibt. Ich gehe sogar noch weiter. Waffen sind Teil der Natur. Es gibt Pflanzen und Tiere, die mit Waffen geboren werden. Und der Mensch wurde mit einem Gehirn geboren. Aber offenbar sind nicht alle fähig, es sinnvoll einzusetzen. Was ist jetzt? Wollen Sie kaufen? Sie haben ein Messer angekauft und weiterverkauft. Antik, mit einem Namen auf dem Schaft. Das Messer habe ich nicht angekauft. Es wurde in meinem Laden abgegeben. Und wer hat es abgegeben? Wenn Sie mir schon keine Waffe abkaufen, dann wenigstens eine Information. Ein Anruf und Sie stecken in Teufelsküche. Sie drohen mir? Das ist lächerlich. Ich bin ein Geschäftsmann. Meine Buchführung ist einwandfrei. Wer hat das Messer abgegeben? Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Und danach möchte ich Sie nie wieder sehen, ist das klar? Der Typ gehörte zur übleren Sorte der freien Händler. Die Adresse, die er mir gab, kam mir bekannt vor. Als ich klingelte, machte ich mich auf einiges gefasst. Doch zu meiner Überraschung wurde ich freundlich empfangen. Das Messer lag nach dem Einbruch in meiner Wohnung. Hätte ich Annika anrufen sollen oder der Polizei sagen, dieses Messer gehört mir nicht? Man hätte mich sofort verdächtigt. Sie nahmen das Messer und brachten es zu einem Waffenhändler. Das Messer war viel zu schön, um es wegzuwerfen. In einem Antiquariat wäre es besser aufgehoben gewesen. Es war dumm, aber ich war völlig verwirrt. Ich dachte, dass mir jemand den Einbruch bei Annika anhängen wollte. Das ist gut möglich. Aber wer könnte dieser jemand sein? Wenn ich das wüsste. Ich fühle mich nicht mehr sicher seit dem Einbruch. Wurde neben dem Bargeld etwas anderes entwendet? Vielleicht ein Adressbuch? Nein. Waren auf der digitalen Kamera Bilder gespeichert? Die Kamera war praktisch neu und ungebraucht. Und sonst fehlte nichts? Die Briefmarken. Und ein paar Ansichtskarten. Der Einbrecher hat Ansichtskarten mitlaufen lassen. Wahrscheinlich hat er sie zusammen mit den Briefmarken eingesteckt. Weshalb sollte er sonst Ansichtskarten klauen? Die Frage beschäftigte mich auf dem Weg in mein Büro. Und sie beschäftigte mich auch noch später, als ich mir eine Pizza genehmigte. Meine Klientin zeigte ratlos auf ihren Schreibtisch und hielt mir danach eine schmale Liste unter die Nase. Ich las, was ihr abhanden gekommen war, und legte den Zettel zurück auf den Schreibtisch. Mehr fehlt nicht. Auch keine Ansichtskarten. Was für Ansichtskarten? Frau Tobler, wurden bei dem Einbruch Ansichtskarten gestohlen. Ich sammle keine Ansichtskarten. Sie liegen eine Weile herum und dann werfe ich sie weg. Und als eingebrochen wurde, lag keine Ansichtskarte herum. Doch, natürlich. Ist sie nicht mehr da? Weshalb um alles in der Welt klaut jemand eine Ansichtskarte? Wenn wir das herausgefunden haben, wissen wir auch, wer der Einbrecher war. Sie ist tatsächlich weg. Kam 2 Tage vor dem Einbruch an. Eine Karte aus Rotterdam. Und wer war der Absender? Nick Streuli. Der Bekannte, bei dem ebenfalls eingebrochen wurde? Der Fall wird immer verworrener. Finden Sie nicht? Was hat Nick Streuli in Rotterdam gemacht? Geschäfte vermutlich. So. Er ist viel herumgefahren, hat Dinge eingekauft, um sie hier wieder zu verkaufen. Und was stand auf der Karte? Nicht viel. Nur ein paar Grüße und dass es windig ist in Rotterdam. Weshalb sollte jemand die Ansichtskarte stehlen? Das werde ich herausfinden. Zuerst aber muss ich wissen, ob Frau Tobler ebenfalls eine Ansichtskarte von Nick Streuli erhalten hat. Soll ich sie anrufen? Wenig später war klar, dass auch Frau Tobler Grüße aus Rotterdam erhalten hatte. Frisch gestärkt mit diesen Informationen wagte ich mich ins Polizeipräsidium. Die Welt ist aus den Fugen, Maloy. Frau Tobler hätte uns umgehend über das Messer informieren müssen. Dann hat sie sich jetzt doch noch bei Ihnen gemeldet. Viel zu spät, Maloy. Ah. Wenn wir das Messer als Beweisstück mitgenommen hätten, wäre es nicht als Tatwaffe in Frage gekommen. Knöpfli hätte sich ein anderes Messer besorgt. Das ist nicht erwiesen, Maloy. Ah. Theoretisch ist es möglich, dass ein kleines Detail den Gang der Geschichte komplett verändern kann. Wenn beispielsweise früher ein Feldherr an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt wäre. Aha. Ich habe ein Buch gelesen. Über Durchfall auf dem Schlachtfeld. Über die Möglichkeit, die Zukunft zu beeinflussen. Ah. Mörder könnten durch ein freundliches Wort am Morgen von einer Tat am Abend abgehalten werden. Oh, ja. Deshalb sollte man alle Menschen immer freundlich grüßen. Man kann ja nicht wissen, ob der andere ein potenzieller Massenmörder ist. Er könnte auch ein Polizist sein, den man freundlich davon abhalten kann, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Was aber ist mit Rotterdam? Eine Übereinstimmung, Maloney. Ah. Es gibt eine Fahndung nach einem Schweizer. Und was ist in Rotterdam geschehen? Ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein älterer Mann wurde überfahren. Ein Zeuge sagte aus, einen CH-Kleber auf dem Auto gesehen zu haben. Dann sollten wir uns jetzt auf den Weg machen. Weshalb sollte ich mich mit Ihnen auf den Weg machen, Maloney? Unterwegs versuchte ich ihm zu erklären, was vorgefallen war. Es nützte nicht viel. Als wir bei Nick Streuli eintrafen, öffnete uns ein geknickter junger Mann, der uns schweigend sein Sofa anbot. Bereits ein Polizeianfänger lernt, dass man sich in der Wohnung eines Verdächtigen nicht aufs Sofa setzen soll. Auch die Toilette sollte man nicht benutzen und keinesfalls zulassen, dass die Küche in das Verdächtige geht. Umgekehrt. Umgekehrt schon gar nicht, Maloney. Einem Verdächtigen sollte man nie den Rücken zuwenden. Ich bin unbewaffnet und habe nicht vor zu fliehen. Annika hat mich angerufen. Das mit den Ansichtskarten war ein Fehler. Ich hätte besser nichts getan. Diese Einsicht kommt zu spät. Als erfahrener Beamter weiß ich, dass sich die meisten Probleme von selber erledigen. Deshalb überlasse ich es den jüngeren Beamten wild, um sich zu schießen. Deshalb aber waren die Ansichtskarten ein Fehler. War die falsche Stadt darauf abgebildet? Rotterdam. Mit Poststempel und Datum. Daran ist nichts falsch, Maloney. Wenn Sie sich ab und zu einen Auslandsaufenthalt leisten könnten, wüssten Sie das. Ich geriet in Panik. Es gab nur zwei Personen, die wussten, dass ich an jenem Tag in Rotterdam war. An einem einzigen Tag. Und da kamen Sie auf die Idee mit den Einbrüchen. Und bei sich täuschten Sie einen Einbruch vor, um von sich abzulenken. Was der dümmste aller Fehler war. Ja, das wurde mir danach auch klar. Der Reihe nach. Sie sind bei sich selber eingebrochen, um eine Ansichtskarte zu stehlen, die Sie sich selber aus Rotterdam geschickt haben. Zwei idiotische Ansichtskarten. Ohne sie wäre alles viel einfacher gewesen. Weshalb haben Sie bei Frau Tobler das Messer liegen lassen? Was für ein Messer, Maloney? Hat der Mann einen bewaffneten Einbruch begangen? Ich hatte es bei mir, legte es irgendwo hin und vergaß es. Ich hörte Geräusche und rannte weg. Und weshalb haben Sie das Messer bei Frau Kistler gestohlen? Ich wollte, dass es wie ein richtiger Einbruch aussah. Das Messer hing an der Wand. Es sah alt und wertvoll aus. Das Messer hing an der Wand? Da wird ja immer schöner. Früher hängen sich die Leute schöne Bilder oder nackte Schauspielerinnen an die Wand. Jetzt sind es Messer. Das ist die Verrottung der Sippen, Maloney. Ich glaube, ich hätte es sowieso nicht länger ausgehalten. Ist der Mann gestorben? Sie haben ihn totgefahren. Ich war hin und her gerissen. Sollte ich mich stellen oder einfach abwarten? Und dann schickte mir Claudine eine SMS und bedankte sich für die Karte. Die Karte, die ich ein paar Stunden vor dem Unfall zur Post gebracht hatte. Ich Trottel. Er folgte dem Polizisten aufs Präsidium. Ich folgte meinem Instinkt und der führte mich zuerst in eine Bar und danach zu meiner Klientin. Und, was ist jetzt mit der Belohnung? Ist meine Anwesenheit nicht Belohnung genug? Sie gehören doch so jener Sorte Männer, die sich vor nichts fürchten, oder? Ihre Menschenkenntnis ist bewundernswert. Gehen Sie ins Bad. Wir könnten uns gemeinsam unter der Dusche vergnügen. Sie ist unter der Dusche. Sie, noch eine Frau. Vielleicht Frau Tobler. Ein Riesenviech mit haarigen Beinen. Nachdem ich die Spinne eingefangen und auf der Terrasse wieder in die Freiheit entlassen hatte, bedankte sich meine Klientin mit einem Lächeln und zeigte zur Tür. Es war nicht die Schlafzimmertür. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Auf Messers Schneide.